gelten. Ich bezahle mit kleinen Sonnenscheinen, die der Himmel hergestellt. Heute fühle ich mich froh, denn es geht mir selten so. Denn das Glück kommt meistens heil, man weiß. Man hat nicht leicht, bis man es erreicht. Doch einmal geht's von ganz alleine. Die Tage gehen, dann wird man sehen, ob's wieder Licht wird und wann's nicht wird. Na schön. Das ganze Leben ist ein großer Wartesaal. Das Happy End kommt erst am Ende jedes Mal. Man hat's nicht leicht, bis man's erreicht. Die Zeit verstreicht und es heißt immer, ja. Heute geht es mir gut, eine Glut ist mir im Blut. Und ich möchte den ganzen Tag durch Tanzen so verrückt mit Ruhen. Heute gebe ich nicht acht, ob das Herz eine Dummheit macht. Denn man weiß ja nie, wie lang die Sonne lacht. Man hat's nicht leicht, bis man's erreicht. Doch einmal geht's von ganz alleine. Vielleicht die Tage gehen, dann wird man sehen, ob's wieder Licht wird und was nicht wird. Na schön. Das ganze Leben ist ein großer Wartesaal. Das Happy End erst am Ende jedes Mal. Man hat's nicht leicht, bis man's erreicht.